Sie sagen, werdet Juden oder Christen, so seid ihr rechtgeleitet. Sag, nein. Vielmehr das Glaubensbekenntnis Ibrahims, Anhängers des rechten Glaubens, und er gehörte nicht zu den Götzendienern.